und schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht. Es verrät das feindlich Lauschen, fürcht der Holde nicht, fürcht der Holde nicht. Bewegen, Liebchen, höre mich.